Parade ist heut. Schatz, nimm dein Frühjahrskleid und geh im Paradeschritt mit den Soldaten mit. Schau dir dann die Jungen alle an, denn vielleicht findest du auch einen Mann. Frühjahrsparade ist doch nur heut und drum sei gescheit. Frühjahrsparade ist doch nur heut und drum sei gescheit.